Box. Kids Zone Witze. Schmeiß dich weg. Comedy mit Simon. Mensch, Sally, ist dir nicht auch was bei den Witzen aufgefallen? Jetzt, wo du es sagst, da sind doch ein paar geklaut aus der Kids Zone Witzecke. Genau, aber unsere Hörer haben auch noch ein paar andere Knaller auf Lager. Wie den von Lysia Störcher aus Frankfurt. Ein Skelett sitzt auf dem Grab und raucht. Da kommt ein anderes dazu und fragt, rauchst du immer noch? Und da antwortet das andere Skelett, ja, aber nicht auf Lunge. Der nächste Witz von Katharina Kloten ist auch nicht von schlechten Eltern. In der Grundschule. Pia hat ihre Hausaufgaben vergessen. Weißt du wenigstens, was du gestern aufgehabt hast? Fragt die Lehrerin. Na klar, sagt Pia. Meine Baseballmütze. Und wie findet ihr den? Hallo, hier ist Kathi Bäumers. Ich bin 12 Jahre alt und wohne in Gallenkirchen. Mein Witz ist folgender. Im Biologieunterricht. Lehrer Dollenbieler fragt. Von welchem Tier hat der Mensch den größten Nutzen? Maxel meldet sich. Vom Rennpferd, wenn es gewinnt. Den finde ich noch besser. Ich bin Christopher Chuck, bin 12 Jahre alt und komme aus Bad Segeberg. Mein Witz ist, in einem Gartenrestaurant fühlt sich ein Gast von einem Huhn belästigt. Hau bloß ab, zischt er, sonst bestelle ich dich. Den Brüller von Florian Tutjesch aus Salzgitter erzähle ich gleich morgen in der Pause. Vor, meine Frau hat das doppelte Lottchen gelesen und Zwillinge bekommen. Ach, das ist doch gar nichts, sagt der Zweite. Meine Frau hat die drei Musketiere gelesen und hat Drillinge bekommen. Da sagt der Dritte, oh, ich glaube, ich muss nach Hause. Meine Frau liest gerade 101 Dalmatiner. Na, wie gut, Simon, dass unsere Mutter nicht auch das doppelte Lottchen gelesen hat, als du unterwegs warst. Dich in doppelter Ausführung? Das ist ja gar nicht auszudenken. Der Lacher von Clemens Jüster ist mein Lieblingswitz. Wirft bei einem Brand ein Mann einen Haufen Papier in das Feuer. Sagt der Feuerwehrmann. Hören Sie endlich auf, Papier in das Feuer zu werfen, sagt der Herr. Naja, aber es ist doch Löschpapier. Mein Favorit ist der von Nadine Reuter aus Nibel. Ein Hase sitzt weinend auf der Treppe, kommt eine Maus vorbei und fragt, was hast du denn? Darauf der Hase, der Bär hat gefragt, ob ich fussle. Ich habe Nein gesagt und dann hat er mich als Klopapier verwendet. Am nächsten Tag sitzt der Hase lachend auf der Treppe, kommt die Maus, wieso lachst du denn? Sagt der Hase, diesmal hat der Bär den Igel gefragt. Wetten, dass sich unsere Hörer über den letzten Witz genauso schlapp lachen wie Hallo, wir? Hallo, ich bin der Armin Freund, bin 13 Jahre alt und komme aus Johanneskirchen. Mein Witz lautet, sagt der Mann zum Ober. Herr Ober, meine Kaffeetasse hat einen Riss. Sagt der Ober, ja, dann können Sie mal sehen, wie stark unser Kaffee ist. Wer das nächste Mal in der Witzeshow dabei sein möchte, ruft montags zwischen 13 und 17 Uhr an. Die Nummer ist 0911 28 72 280. Mensch, Sally, ich habe schon Seitenstechen vom Lachen. Und dabei muss ich mich doch konzentrieren auf das Hörerrätsel, denn das will ich auf jeden Fall vor dir knacken.